15. Kapitel, gelesen von Schalkmar. Abhilla knickte augenblicklich unter dem ihn niederdrückenden Teufel zusammen, packte ihn dann an den Pfoten und riss dieselben so kräftig, dass das Kinn des Teufels dröhnend gegen seinen Scheitel schlug und gleichsam daran kleben blieb. Der Teufel, der darauf nicht gefasst gewesen war, fing verzweifelt an zu zappeln, sah aber die Vergeblichkeit seiner Bemühungen bald ein, wurde still und blieb nach einem dumpfen Seufzer auf dem Rücken des Diakons hängen. Es war ihm nicht nur unmöglich, sich loszureißen, sondern vermochte sogar kein Wort herauszubringen, denn sein Kiefer war wie mit einer Presse gegen den Schädel Abhillas gepresst. Die einzige Bewegung, welche der böse Geist zu machen vermochte, war das Strampeln mit den Beinen. Diese Möglichkeit beutete er aber auch mit höllischer Lust und Arglist aus. Abhilla, der den Teufel ebenso leicht auf seinem Rücken hielt, wie ein gesunder Bauer eine Garbe Erbsenstroh, tat ein paar Schritte rückwärts, nahm einen Anlauf und sprang über den Graben. Der gewandte Teufel benutzte diesen Moment, seine Beine um die ausgespreizten des Diakons zu schlingen, gerade als sie beide jenseits des Grabens angelangt waren. Der so plötzlich in seiner Bewegung gehemmte Abhilla verlor das Gleichgewicht und stürzte mit seiner Last in den mit kalten, schneeigem Brei gefüllten Graben. Beinahe hätte die furchtbare Kälte ihn veranlasst, seine Hände zu öffnen und den Teufel loszulassen, doch überwand er sich und hielt nach anderen Rettungsmöglichkeiten Umschau. Doch schien es die nicht zu geben. Die glatten Grabenwände bedeckte eine Eisschicht, so dass es unmöglich war, an ihnen empor zu klimmen, ohne sich der Hände zu bedienen. Dazu aber hätte Abhilla den Teufel loslassen müssen, und das wollte er durchaus nicht. Er versuchte zu schreien, doch niemand hörte ihn, und wenn ihn auch jemand gehört hätte, so würde er seine Tür nur noch fester verschlossen und gesagt haben, da hat der Teufel schon wieder einen am Wickel. Der Diakon begriff, dass er von der geängstigten Bevölkerung keine Hilfe zu erwarten habe. Trotzdem wollte er den Teufel nicht loslassen, und so hockten beide im Graben und froren. Sie waren fast völlig erstarrt und hätten vielleicht hier ihren Tod gefunden, wenn nicht ein Zufall ihnen zu Hilfe gekommen wäre. Frühmorgens zog ein Spiritustransport nach der Stadt. Als er am Friedhof vorbeikam, bemerkten die Bauern im Graben eine seltsame Gruppe. Sie machten Halt, ergriffen aber entsetzt die Flucht, als sie das blaue Gesicht eines Mannes erkannten, über dem sich die gehörnte Teufelsfratze emporreckte. Der halb erstarrte Abhilla nahm seine letzte Kraft zusammen, rief die Leute zurück, befahl ihnen auf den Teufel aufzupassen, zog die rechte Hand aus dem Graben heraus und bekreuzigte sich. »Es ist ein Christenmensch, Kinder«, riefen die Bauern, zogen den Diakon und den Teufel heraus, steckten einen Strohhalm in das Spundloch eines der Fässer und setzten Abhilla davor. Den Teufel aber warfen sie vorn auf den Schlitten und fuhren weiter zur Stadt. Nachdem er etwas Spiritus eingesogen hatte, zuckte der Diakon zusammen und fiel der Länge nach auf den Schlitten. Er befand sich in einem entsetzlichen Zustande. Ganz durchnässt und blau wie ein Kessel zitterte er so, dass er kaum atmen konnte. Der Teufel aber lag da wie ein Eiszapfen. So brachte man ihn in die Stadt, wo der Diakon das Fahrzeug vor dem Polizeiamt halten ließ. Abhilla hob den Teufel aus dem Schlitten, ließ ihn in die Kanzlei tragen und schickte nach dem Polizeichef. Er selbst ließ sich vom Polizeidiener ein trockenes Hemd und einen Soldatenmantel geben und legte sich auf das Sofa. Trotz der frühen Stunde war bald die ganze Stadt von dem großen Ereignis unterrichtet und eine dichte Menschenmenge wogte wie Meereswellen um einen Felsen und das Gebäude des Polizeiamtes, wo auch der Rittmeister Prochontzew seine Amtswohnung hatte. Trotz ihres Amtes und ihrer Würde gelang es den einflussreichsten Persönlichkeiten der Stadt, wie dem Probst Grazanski, dem Vater Sachare und dem Hauptmann Bawadonia, nur mit großer Mühe sich einen Weg durch die Menge zu bahnen, und auch nur deshalb, weil die Menge die Anwesenheit der Geistlichkeit bei der dem Teufel vorzunehmenden Exekution für eine religiöse Notwendigkeit hielt. Dem Hauptmann Bawadonia aber kam sein Säbelgriff zugute, mit dem er kräftige Hiebe und Büffe nach rechts und nach links austeilte. Ende des 15. Kapitels. gelesen von Schalkmar.